mit ein Mädchen erwacht, in den Stunden allein für uns zwei. Amore, amore, unsere Liebe, amore, amore, unser Glück. Als der Mond helle Nacht uns das Märchen gebracht, wussten wir, es geht niemals vorbei. Amore, amore, unsere Liebe, amore, amore, unser Glück. In der mondhellen Nacht wird ein Märchen erwacht, in den Stunden allein für uns zwei. Amore, amore, unsere Liebe, amore, amore, unser Glück. Als der mondhelle Nacht uns das Märchen gebracht, wussten wir, es geht niemals vorbei. Amore, amore, unsere Liebe, amore, amore, unser Glück. Liebe Mond, wir haben dich zugebracht, unser Glück wird nie vergehen. Liebe Mond, das hast nur du gemacht, unsere Liebe bleibt bestehen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amore, amore, unsere Liebe, amore, amore, unser Glück. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amore, amore, unsere Liebe, amore, amore, unser Glück. Liebe Mond, wir haben dich zugelacht, unser Glück wird nie vergehen. Liebe Mond, das hast nur du gemacht, unsere Liebe bleibt bestehen.